hübsches Volk, wie bist du zerrissen und nicht mehr mit dir allein? Siehst nicht die Not und spürst nicht dein Elend, lässt die Feinde ins Land hinein. Doch nicht vergessen, Opfer einer fremden Tyrannei. Du bist geblendet und kannst es nicht sehen. Die Befreiung macht er dich niemals frei. O deutsche Heimat, feindlich besetztes Land, verwischt wird unsere Ahnenspur. Doch wir folgen weiter den heiligen Wegen. Höret nun unseren ewigen Schwur. Wir treten an und säubern die Heimat, heiß brennt das Feuer unserer Wut. Arische Kinder und nordischer Glaube, dafür geben wir all unser Blut. Arische Kinder und nordischer Glaube, dafür geben wir all unser Blut.